In der Halle eines Bahnhofs ging sichtlich erregt ein junger Mann auf und ab. Er trug eine blaue Brille und führte, obgleich er nicht erkältet war, unausgesetzt das Taschentuch an die Nase. In der linken Hand trug er eine kleine schwarze Reisetasche, die, wie sich später herausstellt, einen seidenen Schlafrock und einen Pyjama enthielt. Von Zeit zu Zeit trat er an den Eingang und blickte hinaus auf die Straße, zog sodann die Taschenuhr und verglich sie mit der Uhr des Bahnhofs. Der Zug ging zwar erst in einer Stunde ab, aber es gibt Menschen, die immer Angst haben, zu spät zu kommen. Es war keiner von den Zügen, die Leute benutzen, die es eilig haben. Ein paar Wagen erster Klasse. Gleichwohl schwoll jedes Mal, wenn ein Mensch den Bahnhof betrat, jedes Mal, wenn vor der Tür ein Wagen hielt, dem jungen Manne mit der blauen Brille das Herz. Die Knie schlotterten ihm. Fast fiel die Tasche ihm aus der Hand und von der Nase die Brille, die, nebenbei gesagt, verkehrt darauf saß. Dies ward immer schlimmer, bis, nach langem Warten, durch eine Seitentüre, ausgerechnet von der einzigen Ecke herkommend, die nicht Gegenstand seiner ununterbrochenen Beobachtung gewesen, eine schwarz gekleidete Dame erschien, einen dichten Schleier vorm Gesicht und in der Hand eine braune Ledertasche, die, wie sich im Folgenden erweist, einen wundervollen Morgenrock und Hausschuhe aus blauem Atlas enthielt. Die Dame und der junge Mann gingen aufeinander zu, wobei sie stets nach rechts und links blickten, niemals aber geradeaus. Sie trafen sich, gaben sich die Hand und verharrten ein paar Minuten wortlos, zitternd, hörbar atmend, jener schmerzlich süßen Erregung ausgesetzt, für die der Erzähler 100 Lebensjahre eines Philosophen hingäbe. Als sie die Kraft zum Reden fand, sagte die Dame, ich vergaß zu berichten, dass sie jung war und hübsch. »Leo, welch ein Glück! Sie sind mit der blauen Brille nicht zu erkennen!« »Welch ein Glück«, sagte Leo, »Sie sind mit dem schwarzen Schleier nicht zu erkennen!« »Welch ein Glück«, wiederholte sie, »wir wollen flugs unsere Plätze einnehmen, wenn der Zug ohne uns abführe.« Und sie drückte ihm heftig den Arm. »Man ahnt nichts. Ich bin jetzt angeblich mit Clara und ihrem Manne nach deren Landhaus unterwegs, wo ich mich morgen verabschieden soll. Und«, fügte sie lachend hinzu, den Kopf gesenkt, »vor einer Stunde bereits ist sie abgereist und morgen, nachdem ich den letzten Abend mit ihr verbracht habe«, von Neuem drückte sie ihm den Arm, »morgen Vormittag verlässt sie mich an der Station, wo ich Ursula treffe, die ich zu meiner Tante vorausgeschickt habe. Oh, ich habe alle Vorsichtsmaßregeln getroffen. Lösen wir die Fahrkarten, unmöglich erkennt man uns. Aber wenn wir im Gasthaus nach unserem Namen gefragt werden, ich habe schon wieder vergessen, Herr Dürü und Frau, ach nein, nicht Dürü. Wie ich in der Pension war, da gab es einen Schuster, der so hieß. Na, dann Dumont. Daumont. Schön, man wird uns gar nicht fragen.« Die Glocke ertönte, die Wartesaaltür ward aufgetan und die immer sorgfältig verschleierte Dame stürzte sich mit dem jugendlichen Begleiter in einen Wagen. Zum zweiten Male ertönte die Glocke und die Tür ihres Abteils wurde geschlossen. »Wir sind allein«, riefen sie freudig. Aber im selben Augenblick stieg ein ganz schwarz gekleideter Herr von etwa 50 Jahren mit ernstem, gelangweiltem Gesichte hinzu und ließ sich in einer Ecke nieder. Die Lokomotive pfiff und der Zug setzte sich in Bewegung. Die beiden jungen Menschen, so weit wie möglich von dem unbequemen Nachbar abgerückt, begannen sich leise und in übertriebener Vorsicht auf Englisch zu unterhalten. »Sir«, hob der Dritte in derselben Sprache mit weit reinerem britischen Akzent an, »wenn Sie sich Geheimnisse anzuvertrauen haben, so tun Sie gut, sie sich in meiner Gegenwart nicht auf Englisch mitzuteilen. Ich bin Engländer. Ich bedauere Ihnen, lästig zu sein, aber im anderen Abteil saß ein einzelner Mann und ich reise grundsätzlich nicht mit einem einzelnen Manne. Der da hat obendrein eine Judas-Physiognomie und das hier könnte ihn in Versuchung bringen.« Wobei er auf seine Reisetasche wies, die er vor sich aufs Polster geworfen hatte. »Übrigens, wenn ich nicht schlafe, lese ich.« In der Tat versuchte er rücksichtsvollerweise zu schlafen. Er öffnete die Tasche, zog eine bequeme Mütze heraus, setzte sie auf und hielt ein paar Minuten die Augen geschlossen. Sodann, mit einer Geste des Unmuts, schlug er sie wieder auf, kramte in seiner Tasche nach der Brille, nahm ein griechisches Buch vor und fing schließlich mit großer Hingabe an zu lesen. Beim Herausnehmen des Buches hatte er manchen aufs Geratewohl in die Tasche geworfenen Gegenstand beiseite tun müssen. Unter anderem zog er aus der Tiefe der Tasche einen beträchtlichen Packen Scheine der Bank von England, legte sie auf den Sitz sich gegenüber, zeigte sie, ehe er sie wieder einpackte, dem jungen Manne und fragte, ob in N Gelegenheit sei, Banknoten zu wechseln. Wahrscheinlich, es liegt ja an der Strecke nach England. Unterdessen fuhr der Zug immer weiter. Der Engländer las sein Griechisch, ohne den Kopf nach den Mitreisenden zu wenden, die so leise sprachen, dass sich nur Liebesleute noch verstehen können. Vielleicht überrascht es den Leser nicht, wenn ich sage, es waren Liebesleute in des Wortes vollster Bedeutung, und zu bedauern ist nur, dass sie nicht verheiratet waren, doch gab es eben Gründe, die dem zuwider waren. Mann kam nach N. Der Engländer stieg zuerst aus, während Leo seiner Freundin beim Verlassen des Wagens behilflich war, ohne ihre Waden sehen zu lassen, sprang auf das Trittbrett des Nebenabteils ein Mann. Er war bleich, geradezu gelb, schlecht rasiert und hatte tief liegende, entzündete Augen, woran häufig große Verbrecher erkennbar sind. Sein Anzug war sauber, aber fadenscheinig. Sein ehedem schwarzer, nun auf dem Rücken und an den Ellbogen grau gewordener Überrock zugeknöpft bis ans Kinn, wahrscheinlich um eine noch mehr abgetragene Weste zu verbergen. Er wandte sich an den Engländer und sagte überaus demutsvoll »Uncle« zu ihm. »Leave me alone, you wretch«, rief der Engländer, und seine grauen Augen funkelten vor Wut. Er strebte dem Ausgang zu. »Don't drive me to despair«, erwiderte der andere kläglich und fast drohend zugleich. »Wollen Sie die Güte haben, einen Augenblick auf meine Tasche zu achten«, bat der alte Engländer und warf Leo die Tasche vor die Füße. Alsbald packte er den Mann, der ihn angesprochen hatte, am Arm, führte oder vielmehr schleppte ihn in eine Ecke, wo er nicht gehört zu werden hoffte, und redete eine Weile in merklich rauem Ton auf ihn ein. Sodann zog er ein paar Papiere aus der Rocktasche, knüllte sie zusammen und drückte sie dem Manne, der ihn Onkel genannt hatte, in die Hand. Selbiger nahm die Papiere ohne zu danken, entfernte sich fast unmittelbar danach und verschwand. Es gibt in N. nur einen Gasthof, und somit darf es nicht verwundern, wenn sich ein paar Minuten später alle Personen dieser wahrhaften Begebenheit dort wieder trafen. In Frankreich kann jeder Reisende, der das Glück hat, eine gut gekleidete Dame am Arm zu haben, mit Bestimmtheit darauf rechnen, in allen Gasthöfen das beste Zimmer zu bekommen, woraus erhellt, dass die Franzosen die höflichste Nation Europas sind. War auch das Zimmer, das Leo erhielt, das Beste, so wäre es doch vermessen, daraus zu schließen, es sei ausgezeichnet gewesen. Ein großes Nussbaumbett stand darin, mit dunkelblauen Vorhängen, auf denen man in Violett aufgedruckt die wundersame Historie von Pyramus und Thisbe erblickte. Die Wände waren mit einer Tapete beklebt, die eine Ansicht von Neapel darstellte, mit vielen Leuten darauf. Leider hatten zudringliche, müßige Reisende sämtlichen männlichen wie weiblichen Figuren Schnurrbärte und Pfeifen angemalt, und im Himmel wie auf dem Meere standen viele mit Bleistift geschriebene Zoten in Vers und Prosa zu lesen. Auf solchem Untergrund hingen mehrere Stiche, Louis-Philippe den Eid auf die Verfassung von 1830 leistend, die erste Begegnung zwischen Julie und Saint-Preux, die Erwartung des Glücks und der Verdruss nach Dubuff. Dies Zimmer hieß das blaue Zimmer, weil zwei Lehnsessel rechts und links vom Kamin mit Plüsch in dieser Farbe bezogen waren. Aber seit langen Jahren steckten sie unter grauen Kattunüberzügen mit rosenroten Borten. Indes sich um die Neuangekommene dienstgefällig die Hotelmädchen drängten, ging Leo, der bei aller Verliebtheit sich nicht des Verstandes begeben hatte, nach der Küche und bestellte das Mahl. Er wandte alle seine Redekunst nebst ein paar Bestechungsmitteln an, um ein Diner à part zugesichert zu bekommen. Doch sein Schreck war groß, als er erfuhr, dass im Speisesaale, das hieß neben seinem Zimmer, das Offizierkorps des 3. Husarenregiments, das zur Ablösung des 3. Jägerregiments in N. eingetroffen war, sich mit dem Offizierkorps eben dieses zu einem Liebesmahl vereinigen wollte, bei dem es vermutlich sehr vergnügt zugehen werde. Der Wirt schwur einen heiligen Eid, dass, abgesehen von der jedem französischen Soldaten eigenen Fröhlichkeit, die Herren Husaren und Jäger in der ganzen Stadt ob ihrer Sanftmut und Mäßigkeit berühmt seien und dass solche Nachbarschaft Madame nicht die mindeste Unannehmlichkeit bereiten werde, zumal es bei den Herren Offizieren Brauch sei, die Tafel vor Mitternacht aufzuheben. Wie Leo auf diese Versicherung hin, die ihn ziemlich beruhigte, wieder im blauen Zimmer war, bemerkte er, dass das Nachbarzimmer der Engländer innehatte. Die Türe nach dem Gange stand offen. Der Engländer saß vorm Tische, auf dem ein Glas und eine Flasche standen, und betrachtete mit tiefer Aufmerksamkeit die Decke, als ob er die Fliegen zähle, die dort Lust wandelten. »Was kümmert mich die Nachbarschaft?« sagte sich Leo. »Der Engländer ist bald bezecht und die Husaren brechen vor Mitternacht auf.« Im blauen Zimmer war seine erste Sorge, sich zu vergewissern, ob die Verbindungstüren gut verschlossen wären und Riegel hätten. Nach der Seite des Engländers war die Tür doppelt und die Wand dick. Nach der Seite der Husaren war die Scheidewand zwar dünner, aber die Tür hatte Schloss und Riegel. Alles in allem war dies wieder die Neugier ein wirksamerer Schutz als die Fenstervorhänge an einem Wagen, und manch einer wähnt sich schon in einem Fiaker von der Welt gesondert. Wahrhaftig, selbst die üppigste Fantasie vermag sich kein vollkommeneres Glück vorzustellen als das von zwei verliebten, jungen Menschenkindern, die nach Hoffen und Harren endlich allein, fern von Missgunst und Neugier, sich nun in Muße die vergangenen Leiden erzählen und die Wonnen vollkommener Vereinigung auskosten dürfen. Aber der Teufel findet immer und überall Mittel, einen Tropfen Wermut in die Schale des Glückes zu schütten. Während Leo und seine Freundin im blauen Zimmer ein recht mäßiges Mahl genossen, ein paar Platten, die vom Bankett der Husaren und Jäger abgefallen waren, hatten sie unter der Unterhaltung der Herren im Saale nebenan überaus zu leiden. Es wurden dort sonderbare Tischgespräche über Strategie und Taktik geführt, die wörtlich zu berichten ich mich hüte. Sie bestanden aus einer Folge von saftigen Geschichten, die fast alle sehr lustig waren und von schallendem Gelächter begleitet wurden. Und unserem Liebespaar ward es oft herzlich schwer, in solches nicht mit einzustimmen. Leos Freundin war nicht prüde, aber es gibt Dinge, die eine Frau nicht gern hört, nicht einmal beim trauten Beieinander mit dem geliebten Manne. Die Lage ward mehr und mehr peinlich, und als man den Herren Offizieren den Nachtisch auftrug, hielt es Leo für angebracht, in die Küche hinunterzugehen und den Wirt zu bitten, er möge den Herren vorhalten, im Nebenzimmer sei eine leidende Dame, und es werde von ihrer Ritterlichkeit erwartet, dass sie etwas weniger Lärm machten. Wie das bei einem Festmahl im Hause nicht anders ist, der Hotelwirt wusste nicht, wo ihm der Kopf stand. Im gleichen Augenblick, da Leo seine Weisung für die Offiziere gab, bestellte ein Kellner Champagner für die Husaren und ein Zimmermädchen Portwein für den Engländer. »Ich habe gesagt, es gäbe keinen«, fügte sie hinzu. »Bist ein Schaf, bei mir gibt's alle Weine, ich werde ihm welchen verabreichen.« »Portwein? Bring mir eine Flasche Himbeerwein und eine Karaffe Cognac.« Nachdem er im Handumdrehen Portwein hergestellt hatte, ging der Wirt in den großen Saal und richtete den Auftrag aus, den ihm Leo gegeben hatte, womit er zunächst einen Sturm der Entrüstung hervorrief. Alsdann fragte eine Bassstimme, die alle anderen beherrschte, welcher Art die Nachbarin sei. Es entstand eine gewisse Stille, und der Wirt antwortete: »Weiß Gott, meine Herren, ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Die Marie meint, sie habe einen Trauring am Finger. Kann wohl sein, es ist eine Jungvermählte, die hier ihre Hochzeitsnacht feiern will, wie das öfters vorkommt.« »Eine Jungvermählte«, riefen 40 Stimmen, »sie soll kommen und mit uns anstoßen. Wir wollen auf ihr Wohl trinken und dem Bräutigam die ehelichen Pflichten plausibel machen.« Diese Worte waren von lautem Sporengeklirr begleitet, und unserem Liebespaar kam der schreckliche Gedanke, das Zimmer könne gestürmt werden. Aber mit einmal erhob sich eine Stimme, die der Bewegung Halt gebot. Offenbar sprach ein Vorgesetzter. Er warf den Herren Unhöflichkeit vor und erteilte den Befehl, sich wieder zu setzen, geziemend zu reden und nicht zu laut zu sein. Er fügte ein paar Worte hinzu, die zu leise waren, als dass sie im blauen Zimmer hätten verstanden werden können. Sie wurden respektvoll angehört, doch nicht ohne andauernd eine gewisse Heiterkeit hervorzurufen. Von dem Augenblick an herrschte im Saal der Offiziere verhältnismäßige Stille. Sie wähnten, mit den Husaren sei Friede geschlossen. Ach, es war nur ein Waffenstillstand. Als sie 1000 Meilen fern der Erdenwelt und am allerwenigsten darauf gefasst waren, in diesem Augenblick bliesen ein paar Dutzend Trompeten von etlichen Posaunen unterstützt das berühmte französische Soldatenlied »La Victoire et nous«. Wer ist solchem Sturm gewachsen? Die armen Liebesleute waren sehr zu bedauern. Nein, nicht gar so sehr, denn schließlich räumten die Offiziere den Saal, defilierten mit lautem Sporen- und Säbelgerassel vor der Tür des blauen Zimmers und riefen einer nach dem anderen: »Gute Nacht, junge Frau!« Als dann verstummte aller Lärm. Nur der Engländer ging noch einmal auf den Korridor und schrie: »Kellner, noch so eine Flasche Portwein!« Der Friede war im Gasthof wieder eingekehrt. Die Nacht war lind und der Vollmond leuchtete. Seit undenkbaren Zeiten gehört es zum Glück der Liebenden, den Erdtrabanten zu betrachten. Leo und seine Freundin öffneten das Fenster, das auf einen kleinen Garten ging, und sogen nach Herzenslust die frische Luft ein, die voll vom Duft einer Klematislaube war. Sie blieben jedoch nicht lange so. Im Garten erging sich gesenkten Hauptes, eine Zigarre im Mund und mit verschränkten Armen ein Mann. Leo vermeinte den Neffen des Engländers wiederzuerkennen, der nebenan dem guten Portwein zusprach. Ich verabscheue unnötige Einzelheiten und überdies halte ich mich nicht für verpflichtet, dem Leser alles das zu sagen, was er sich leicht selber denken kann, noch auch zu berichten, was Stunde für Stunde im Gasthof zu N vorging. Ich bemerke also nur, dass die Kerze, die auf dem ungeheizten Kamin des blauen Zimmers brannte, mehr als bis zur Hälfte niedergebrannt war, als im Gemach des Engländers ein seltsames Geräusch vernehmlich ward, wie es das Niederfallen eines schweren Körpers verursachen kann. Mit diesem Geräusch verband sich ein nicht minder seltsames Klirren, dem ein erstickter Schrei und ein paar unverständliche, jedoch einem Fluche nicht unähnliche Worte folgten. Die beiden jugendlichen Insassen des blauen Zimmers erschraken. Vielleicht waren sie sogar aus dem Schlafe aufgefahren. Beiden kam das unerklärliche Geräusch geradezu unheimlich vor. »Unser Engländer träumt«, sagte Leo und zwang sich zu lächeln. Er wollte seine Genossin beruhigen, aber unwillkürlich schauderte ihn. 2 oder 3 Minuten darauf ward, wie es schien, sehr vorsichtig eine Tür nach dem Korridor geöffnet und sehr sachte wieder geschlossen. Ein leiser, unsicherer Schritt war zu hören, der sich allem Anschein nach unbemerkbar zu machen suchte. »Verwünschte Spelunke«, rief Leo. »Ach, für mich ist sie das Paradies«, erwiderte die junge Dame und ließ den Kopf an Leos Schulter sinken. »Ich bin todmüde.« Sie seufzte und schlummerte alsbald ein. Ein berühmter Moralist hat gesagt, die Männer seien nimmermehr geschwätzig, sobald sie nichts mehr zu verlangen hätten. Also darf man sich nicht verwundern, wenn Leo keinerlei Versuch machte, die Unterhaltung aufzufrischen und sich über die Geräusche im Gasthofe zu N auszulassen. Wider seinen Willen aber beschäftigte ihn dies Thema weiter, und er verknüpfte damit allerlei Umstände, die er in anderer Geistesverfassung gar nicht beachtet hätte. Welche schreckliche Physiognomie der Neffe des Engländers hatte, kam ihm wieder in den Sinn. Hass lag in dem Blick, den er seinem Onkel zuwarf, als er ihn demutsvoll ansprach, zweifellos, weil er um Geld bat. Für einen noch jungen und kräftigen, obendrein verzweifelten Menschen war nichts leichter, als vom Garten aus ins Fenster des Nachbarzimmers zu klettern. Überdies wohnte er im Hause, da er sich ja noch zur Nacht im Garten erging. Vielleicht, wahrscheinlich sogar, unzweifelhaft wusste er, die Tasche seines Onkels enthielt einen dicken Packen Banknoten. Und dieser dumpfe Schlag, wie der Knall auf einen kahlen Schädel, der erstickte Schrei, der entsetzliche Fluch und danach die Schritte. Dieser Neffe hatte die Physiognomie eines Mörders. Aber in einem Hotel voller Offiziere begeht man keinen Mord. Zweifellos hatte der Engländer als vorsichtiger Mann den Riegel vorgelegt, zumal er den Neffen in der Nähe wusste. Er traute ihm nicht. Darum auch hatte er sich ihm nicht mit der Tasche in der Hand nähern wollen. Wozu sich so garstigen Gedanken überlassen, wenn man so glücklich ist? So sprach Leo im Geiste zu sich selber. Ganz in Gedanken versunken, die ihm fast so verworren wie Traumbilder kamen, hatte er die Augen unwillkürlich auf die Verbindungstür zwischen dem blauen Zimmer und dem des Engländers geheftet. In Frankreich schließen die Türen schlecht. Zwischen dieser Tür und dem Parkett bestand ein Zwischenraum von mindestens 2 Zentimetern. In dem vom Widerschein des Parketts matt erhellten Zwischenraum erschien plötzlich etwas Schwärzliches, Flaches, das einer Messerklinge ähnlich sah, dieweil der vom Kerzenschein getroffene Rand eine schmale, funkelnde Linie zeigte. Dies bewegte sich langsam auf einen kleinen Hausschuh aus blauem Satin zu, der unklugerweise fast bis an die Tür geschleudert worden war. Sollte es ein Insekt sein? Etwa 1000 Fuß? Nein, das ist kein Insekt. Es hat keine abgegrenzte Form. 2 oder 3 braune Lachen, jede am Rand mit einer blinkenden Linie, sind bereits ins Zimmer eingedrungen. Ihre Bewegung nimmt bei der Neigung des Parkettbodens zu. Sie kommen immer näher. Gleich werden sie den kleinen Schuh berühren. Kein Zweifel mehr, es ist etwas Flüssiges, und diese rote Flüssigkeit, man sah jetzt im Kerzenlicht deutlich ihre Färbung, war Blut. Und während Leo starr vor Entsetzen die furchtbaren Lachen verfolgte, schlief die junge Frau immer ihren geruhigen Schlaf weiter, und ihr gleichmäßiger Atem streifte warm Hals und Schulter des Geliebten. Welche Sorge er getragen hatte, sogleich bei der Ankunft im Gasthofe zu N das Essen zu bestellen, beweist hinlänglich, dass ihm genügend klarer Verstand, Intelligenz und Umsicht zu eigen war. Auch bei dieser Gelegenheit verleugnete er den Charakter nicht, den man bereits an ihm bemerken konnte. Er verhielt sich mäuschenstill und richtete seine ganze Geistesschärfe mit Nachdruck darauf, angesichts des grässlichen Unglücks, das ihm drohte, einen Entschluss zu fassen. Was wäre geschehen, hätte Leo Lärm geschlagen und das Hotel aufgeweckt? Schutzleute, ein kaiserlicher Prokurator und ein Protokollführer wären alsbald erschienen, und solche Leute müssen von Berufs wegen so neugierig sein, dass sie, noch ehe sie sich erkundigen, was gehört und gesehen worden ist, vor allen Dingen erst einmal fragen, wie heißen sie? Ihre Papiere? Und Madame? Was machten sie zusammen in dem blauen Zimmer? Sie haben vor Gericht zu erscheinen und auszusagen, dass sie in der Nacht vom so und so vielten zum so und so vielten zu der und der Stunde Zeuge von der und der Tat gewesen sind. Die Augen auf den blauen Hausschuh und das rote Bächlein gerichtet, das ihn umfloß, blieb er lange Zeit wie fasziniert, indes ihm kalter Schweiß die Schläfen netzte und das Herz zum Zerspringen schlug. Eine Menge krauser, schrecklicher Gedanken und Bilder bedrängte ihn, und alle Augenblicke rief eine innere Stimme ihm zu: »In einer Stunde kommt alles heraus, und du bist schuldig.« Indem er sich immer wieder vorhielt, was soll ich machen in dieser Zwickmühle, erblickte er endlich einen Hoffnungsstrahl und sagte sich schließlich: »Wenn wir den verwünschten Gasthof verlassen, ehe entdeckt wird, was im Nebenzimmer geschehen, können wir vielleicht unsere Spur verwischen. Kein Mensch kennt uns hier. Mich hat man nur mit der blauen Brille gesehen, sie nur im Schleier. Wir sind keine 100 Schritte vom Bahnhof und in einer Stunde sind wir weit weg.« Sodann, als er zur Vorbereitung des Abmarsches sich lange das Kursbuch hatte durch den Kopf gehen lassen, fiel ihm ein, dass gegen 8 Uhr ein Zug nach Paris ging. Bald darauf wäre man in dieser unermesslichen Stadt verschwunden, wo so viel Schuldbeladene sich verborgen hielten, wer sollte da 2 Unschuldige entdecken? Jedoch würde man nicht vor 8 zu dem Engländer kommen? Dies war die große Frage. Als er unbedingt davon überzeugt war, dass kein anderer Ausweg zu nehmen sei, machte er eine verzweifelte Anstrengung, die Erstarrung abzuschütteln, die sich seit geraumer Zeit seiner bemächtigt hatte. Aber bei der ersten Bewegung, die er wagte, erwachte die jugendliche Begleiterin und zog ihn ungestüm an sich. Bei der Berührung seiner eisigen Wange stieß sie einen kleinen Schrei aus. »Was ist dir?« fragte sie voll Besorgnis. »Deine Stirn ist kalt wie Marmor.« »Nichts«, erwiderte er mit unsicherer Stimme. »Ich habe ein Geräusch im Nebenzimmer gehört.« Er entwand sich ihren Armen, schob zunächst den blauen Hausschuh beiseite und stellte vor die Verbindungstür einen Sessel, um auf diese Weise seiner Freundin die furchtbare Flüssigkeit zu verbergen, die, nun sie nicht mehr weiterfloss, eine ziemlich breite Lache auf dem Parkett bildete. Dann öffnete er die Tür zum Korridor und lauschte angestrengt hinaus. Er wagte sogar, sich der Tür des Engländers zu nähern. Sie war verschlossen. Im Hotel herrschte bereits etwas Unruhe. Der Tag brach an. Die Pferdeburschen striegelten im Hof die Pferde und aus dem zweiten Stock kam, sporenklirrend, ein Offizier die Treppe herunter. Er wollte die interessante Arbeit beaufsichtigen, die für die Pferde weit angenehmer als für die Menschen ist und mit dem fachmännischen Ausdruck Frühstall genannt wird. Leo kehrte ins blaue Zimmer zurück und setzte seiner Freundin mit all der Schonung, die Liebe erfinden kann, mit Umschreibungen und Euphemismen die Lage auseinander, in der man sich befand. Gefahr lag im Bleiben, Gefahr in einer übereilten Abreise, noch mehr Gefahr darin, im Hotel zu warten, bis im Nebenzimmer die Katastrophe entdeckt würde. Unnötig zu schildern, welches Entsetzen diese Mitteilung hervorrief, welche Tränen ihr folgten, welche unsinnigen Vorschläge gemacht wurden und wie viel Mal die Liebenden sich in die Arme sanken und »Verzeih, verzeih« riefen. Nachdem sie sich ebenso viel Abgeschmacktheiten wie zärtliche und jammervolle Worte gesagt hatten, sahen sie schließlich unter 1000 Küssen ein, dass der von Leo ausgedachte Plan, das hieß die Abreise mit dem 8-Uhr-Zuge, in Wirklichkeit der einzige ausführbare und auch der beste war. Aber es blieben noch 2 tödliche Stunden hinzubringen. Ihr weniges Gepäck war im Nu fertig. Die junge Frau wollte den blauen Schuh in den Kamin werfen, aber Leo hob ihn auf, wischte ihn am Bettvorhang ab, küsste ihn und steckte ihn in die Rocktasche. Zu seiner Überraschung duftete er nach Vanille, wo seine Freundin doch Bouquet de l'Impératrice Eugénie zum Parfum hatte. Schon war im Gasthof alles auf den Beinen. Man hörte Kellner lachen, Stubenmädchen singen und Soldaten die Offiziersröcke ausbürsten. Es hatte soeben 7 geschlagen. Leo redete seiner Freundin zu, eine Tasse Milchkaffee zu genießen, aber sie erklärte, die Kehle sei ihr zugeschnürt und sie stürbe eher, als dass sie etwas tränke. Mit der blauen Brille bewaffnet, ging Leo hinunter, die Rechnung zu bezahlen. Der Wirt bat ihn immer wieder um Entschuldigung des Lärmes wegen, der gestern gewesen sei und den er sich gar nicht erklären konnte. Die Herren Offiziere wären doch sonst immer so ruhig. Leo erwiderte, er habe gar nichts gehört und ganz ausgezeichnet geschlafen. Ihr Nachbar auf der anderen Seite zum Beispiel dürfte sie nicht belästigt haben. Er macht nicht viel Lärm. Ich möchte wetten, er schläft noch wie ein Murmeltier. Leo stützte sich, um nicht umzusinken, kräftig auf die Tischplatte und die junge Frau, die nicht von ihm wich, krampfte sich an seinen Arm, indem sie den Schleier vor die Augen zog. »Das ist ein Milord«, fuhr der Wirt unbarmherzig fort. »Der kann's gar nicht gut genug kriegen. Ach, ein feiner Mann!« »Aber alle Engländer sind nicht so wie der. Hier war noch einer, das war ein Filz. Der wollte seinen Schein bei mir mit 125 Francs verrechnen, einen Schein der Bank von England, auf 500 Sterling, vorausgesetzt noch, dass er echt ist. Warten Sie, Sie werden sich darauf verstehen, denn ich habe Sie mit Madame Englisch sprechen hören. Ist er echt?« Also redend zeigte er ihm eine 5-Pfund-Note. An einer der Kanten war ein kleiner roter Flecken, den Leo sich sofort erklärte. »Er ist, glaube ich, bestimmt echt«, sagte Leo gepresst. »Oh, Sie haben noch viel Zeit«, fuhr der Wirt fort. »Der Zug läuft erst um 8 ein und hat stets Verspätung. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Madame? Sie sehen so angegriffen aus.« In dem Augenblick erschien ein dralles Stubenmädchen. »Schnell, heißes Wasser, zum Tee für Milord«, rief sie, »bringt auch gleich was zum Aufwischen mit. Er hat seine Flasche zerschlagen und das ganze Zimmer ist überschwemmt.« Bei diesen Worten sank Leo auf einen Stuhl und seine Genossin desgleichen. Allen beiden kam eine starke Lust zu lachen an, und sie hatten einige Mühe, nicht herauszuplatzen. Die junge Frau drückte ihm übermütig die Hand. »Wir fahren bestimmt erst mit dem 2-Uhr-Zuge«, sagte Leo zum Wirt. »Besorgen Sie uns ein gutes Mittagessen.«